Mach dir keine Sorgen, spar dir deine Kraft. Du wirst sehen, es wird schon gehen. Jedes Tal hat mal ein Ende und dann kommt die Wende. Es wäre doch gelacht. Alles kann sich ändern über Nacht. Immer wieder, immer, immer wieder bringen Lieder Schwung in müde Glieder. Lass Sonnenschein in eure Herzen rein. Immer wieder gibt es Grund zum Feiern, ob in Hessen, Schwaben oder Bayern. Es war immer so und so wird's immer sein. Denn es geht nun mal im Leben mancher Schuss daneben. Doch wir geben nicht auf, nicht lang fragen, nochmal wagen. Lasst uns lachen, lasst uns singen, lasst die Gläser klingen, macht ein Fässchen auf. Es wird schon alles gut, verlasst euch drauf. Immer wieder, immer, immer wieder bringen Lieder Schwung in müde Glieder. Lasst Sonnenschein in eure Herzen rein. Immer wieder gibt es Grund zum Feiern, ob in Hessen, Schwaben oder Bayern. Es war immer so und so wird's immer sein. Musik ist wie ein Teil vom Paradies, aus dem der liebe Gott uns mal verstieß. Ach Adam, wie konnt das geschehen, wenn du widerstanden hättest, wären wir doch zusammen jetzt. Ach Adam, wie konnte das nur passieren? Immer wieder, immer, immer wieder bringen Lieder Schwung in müde Glieder. Lass Sonnenschein in eure Herzen rein. Immer wieder gibt es Grund zum Feiern, ob in Hessen, Schwaben oder Bayern. Es war immer so und so wird's immer sein. Es war schon immer so und so wird's immer sein. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.